Oh, ja, es geht wieder los, Leute. Karu 10. Es ist Mai 2017, Fuego 2. 2. Hey. Jedes Mal zu dieser Zeit, all die Jahre, verbringt man die ersten Tage in seinem Lieblingsmonat im Mai, damit gegen Schatten zu kämpfen, wenn sich das Verlassen sein meldet. Verblassende Menschen bekommen neue Farben. Das Drehbuch von Greta liegt wieder auf dem Leben. Mir, ich koche wieder Kaffee und konspiriere mit dem Lexikon der Kunststile. Meine Kunst ist so alt wie Beavis, aber jung geblieben und steht jetzt in einer 246 geschrieben im Lexikon der Kunststile zu den Six Human Needs. Ich führe dunkle Kriege, atme Sandsteinstaub wie Selbstliebe durch meine Lungenflüge in eigenen Tabak angebaut. Den letzten Stein aufs Grab, diesen Zahn gelegt, atme Sandsteinstaub aus und reibe das Fleisch von den Knochen. Lasse die Augen vertrocknen unter der Sonne. Das kranke Tier hat Frieden in mir. Ich integriere es, nehme es auf in mein Haus, wie schon damals als Kind. Schaufel Stich und Schaufel Stich vergraben. Das Saatgut vom Lagebericht. Certainty, Uncertainty, Uniqueness, Connection, Contribution and Grow. Neben mir liegt das Drehbuch von Greta. Ich bin kein Dieb, bin ein Jäger. Mit vielen an meiner Seite, die ich schreibe wie Mantras. Transzendentale Meditation, werden Worte bedeutungslos und Ruhe kehrt ein. Stehe im Kontrapost am Lagerfeuer und der Mauszeiger bewegt sich von allein auf alle Fenster anzeigen. Vor mir drei Zigaretten im Aschenbecher aus UK. Daneben die Backfactory-Tasse voll Kaffee und Papers von Gise. Rechts das Drehbuch und daneben das Lexikon der Kunststile. Das Notebook und die Festplatte. Vor mir das Wissen von Winston, Jimmy, Sina, Philipp, Heiko und Jana und Sascha. Und danke dem Wasser auf den staubigen Städten. Letztendlich ist es mein eigenes Gefängnis, wenn meine Ex sich meldet und es wird mir zum Verhängnis. Dass sie sich melden, ist unbedenklich und menschlich. Und dass du mit mir haderst und kämpfst, ist klarer. Dass noch nichts geschafft, sondern verlagert, verdrängt ist. Deshalb laber ich nicht. Denk, Bitch, hebe das. Liebe das Lernen und Vergänglichkeit, weil das ihr Geschenk ist, dass der beständig bleibt. Gib ihr den Platz, den sie sich selbst gewählt hat. Wie fehlt an der Seite, sondern auf deiner Seite. Du bist am besten alleine. Ein reiches Herz muss dir reichen. Ein reines Herz soll dir bleiben. Beim Reimen und Zeichnen, beim Sport und deinen Reisen, beim zu zweit sein und Schweigen in White. Der schönste Dank an das Wasser sind Tränen. Ich war einmal im Leben Klassenbester, doch fasse den Pokal nicht an, der ist ein besserer Aschenbecher. Und ich liebe das Lernen. Und ich liebe das Lernen wieder von Neuem. Lasse testen, ja, Maschenbecher. Immer wieder alte Bibelspiele. Immer wieder alte Bibelspiele. Gestern Monat hier. Und immer wieder. Hey. Immer wieder alte Spiele. So zeitlos im Lexikon der Kunst. Stile. Diese Vasenmalerei. Der spartanische Krieger sagte Maler goodbye. Und die Vase zerbrach. Nie. Unter der Sonne wie Skulpturen aus Bronze. Und immer wieder alte Spielfilme. Ihre Scripts und Drehbücher sind verbrannt in Ruinen antiker Theater der Akademie. Liegen gebliebene. Die Geschichte schreibt der Siegende. Narben auf den Armen vom goldenen Schnitt. Und Beavis ist der goldene Fisch. Und die Vase zerbrach nie. Nur ihre Farbe lass nach wie ein Eremit im Lexikon der Kunststile. Und findet uns darin jung geblieben, schön gezeichnet und jung geblieben in einem trauernden Moment. Frau und Mann getrennt, die Augen gesenkt und dann ein letzter Blick. Und sie sagte, komme mit oder Bilder auf deinem Schilde zurück. Oder im Kontrapost am Lagerfeuer. Jeder Nagel, jeder Test der Geschichte war teuer. Von Anfang an, vom Anbeginn, wo auch immer dieser in den Sternen liegen möge. Liebe dich, diese Art Frau bis heute, bis zum Grabstein. Lass es gemalt sein, lass es gemalt sein. Und behalt den Rest. Lass es gemalt sein. Ich gehe jetzt. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Die 2 für 6 im Lexikon der Kunststile. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Lass es gemalt sein. Im Lexikon der Kunststile. Und